Hallo zur Nullnummer des CCP Camping Caravan Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast. Wer sind wir eigentlich? Marco, willst du mal den Anfang machen? Ja klar, danke. Mache ich einfach mal den Anfang. Aber erstmal hallo an alle Zuhörer. Ja, ich bin der Marco, ich bin 40 Jahre alt und komme aus dem schönen Osterrinfeld bei Rendsburg am Nordostseekanal. Rendsburg ist einigen vielleicht ein Begriff von euch durch die Eisenbahnhochbrücke. Unsere eiserne Lady ist eigentlich das Wahrzeichen von Rendsburg. Ich bin verheiratet seit nunmehr 10 Jahren mit meiner Ehefrau Tanja. Habe 2 Kinder, einen 10- und einen 16-jährigen Sohn. Beruflich bin ich als Betriebselektriker in einer Industriehalle 40 Stunden in der Woche gefangen. Ich sehe dort nichts anderes außer Leuchtstofflampenbeleuchtung. Ja, und deshalb bin ich in meiner Freizeit halt gerne in der Natur unterwegs, wo ich zum einen in meinem Hobby, dem Geocaching, nachkomme. Der eine oder andere kennt es vielleicht von euch, das ist eine elektronische Schnitzeljagd. Da habe ich übrigens auch den Sönke kennengelernt in einer Community hier im hohen Norden. Ja, des Weiteren bin ich aktiver Fußballfan vom FC St. Pauli, besuche dort regelmäßig alle Heimspiele. Ja, und zu meinen neueren Hobbys gehört das Camping. Damals war es nur Urlaub in einem kleinen Zelt, wo ich später noch zu kommen. Mittlerweile ist es wirklich Camping und wird auch zum Hobby und nicht nur zum Urlaub, weil ich mich auch in meiner Freizeit, wenn wir nicht unterwegs sind mit dem Wohnwagen, doch recht viel mit dem Thema beschäftige. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal, um einen kleinen Einblick von der Person zu bekommen. Und ich denke mal, Sönke, erzähl du doch einfach mal was von dir. Ja, dann mache ich doch mal weiter. Ganz so ausführlich kann ich das eigentlich gar nicht machen. Ich bin 43 Jahre alt, komme aus der Nähe von Flensburg. Flensburg ist ja hauptsächlich bekannt durchs Kraftfahrtbundesamt. Hier werden eure Punkte verwaltet. Ich sehe sie alle. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Beruflich bin ich viel mit dem Auto unterwegs. Und da höre ich überwiegend Podcasts, weil mir das Radioprogramm mit der Zeit echt auf die Nerven geht. Und wenn man viel Podcast hört, dann wird man irgendwann auch animiert, mal selber was auf den Weg zu bringen. Und deswegen haben wir beide uns mal zusammengetan und wollen das jetzt einfach mal mit einer Nullnummer versuchen. Wenn da irgendwie positives Feedback kommt, kann es ja vielleicht noch eine Nummer 1, 2, 3 geben. Wer weiß, wir werden mal sehen. Meine Hobbys sind so ein bisschen Geocaching. Ich war mal sehr aktiv. Wir haben irgendwie so bummelig 4000 Dosen gefunden, vielleicht sogar ein paar mehr. Und mittlerweile ist es das Camping. Ja, viel mehr gibt's von mir eigentlich gar nicht zu erzählen. Wie sind wir denn eigentlich zum Camping gekommen? Marco, willst du da mal wieder was erzählen? Ja, Sönke, na klar, jetzt will ich dazu erstmal was wieder, wie wir zum Camping gekommen sind. Also, ja, Kinder waren klein, Hund war jung. Wir wollten Familienurlaub machen und da wir hier oben zwischen Nord- und Ostsee wohnen, bietet sich natürlich nichts mehr an, als irgendwo an der Küste einen Urlaub zu machen. Und so sind wir dann angefangen. Wir haben uns ein kleines 3-Kabinen-Zelt gekauft, sind damit dann das erste Jahr los nach Dahme an die Ostsee auf den Campingplatz Cedano und ja, haben da dann unsere ersten Campingerlebnisse gehabt und uns hat sehr viel Spaß gemacht der Urlaub, auch wenn dieses kleine 3-Kammer-Zelt wirklich sehr begrenzt war für uns als Familie, gerade an dem Tag, wo es auch mal so ein bisschen geregnet hat und man doch den Aufenthalt fast nur im Zelt hatte, war das doch schon sehr, sehr eng. Aber was sag ich da, Sönke? Da kannst du was zu erzählen. Das Zelt hast du ja nun von mir bekommen. Ne? Danach haben wir uns ein 6-Personen-Tunnelzelt gekauft. Das war schon viel angenehmer. 2 Schlafkabinen für uns Erwachsenen, nebenan für die Kinder. Vorne konnte man Tisch und Stühle groß reinstellen. Man konnte in dem Zelt stehen. Wir hatten einen Kühlschrank mit und das war so das Luxuszelten schon so, ich sag mal, das 5-Sterne-Zelten, so kam uns das zumindest vor. Das haben wir dann auch ein paar Jahre gemacht, sind dann auch immer hier oben an der Nord- und Ostsee geblieben, an der Nordsee auch mal nach Niedersachsen, ins schöne Ostfriesland. Wir waren auf Usedom, waren wir an der Ostsee, ja, und haben da so ein paar Campingtouren halt gemacht und ja, wie gesagt, das Campen macht uns immer mehr Spaß. Doch irgendwann kam dann der Wunsch von meiner Frau nach etwas mehr Luxus. Also sie hat es gehasst, nachts aufzustehen, sich anziehen zu müssen, wenn sie mal auf Klo musste. Naja, so haben wir dann 2 Jahre Urlaub in Ferienwohnungen gemacht, haben uns dann überlegt, so, irgendwie, das mit dem Camping war doch besser, das hat uns mehr gefallen, das war so mehr unser einfach. Ja, und dann haben wir uns halt einen Wohnwagen gekauft. Ja, der Wohnwagen, den wir uns gekauft haben, ist ein Fendt Diamant 540A, Baujahr 92, Das hört sich immer jung an, finde ich. Man so wie ich, Baujahr 75 ist, denkt man immer, Mensch, 92 ist doch noch jung. Ja, was soll ich sagen? Die Zeit bleibt halt nicht stehen und auch das sind schon 24 Jahre. So viel dazu. Sönke, ich würde sagen, du bist einfach erstmal wieder dran. Ich muss mal so ein bisschen Luft holen. Ja, wir sind halt keine Profis, das ruckelt und zuckelt mal, aber das darf so sein. Ja, wie sind wir zum Camping gekommen? Wir haben früher auf den Festivals, das legendäre Jübeck Open Air, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, immer im Auto geschlafen. Denn Zelten gefällt mir gar nicht. Auch wenn ich dein Zelt gekauft habe, Marco, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Geocaching-Event auf einem ehemaligen Militärflugplatz. Granaten-Location, aber wenn du da liegst in deinem Zelt, durch so eine dünne Stoffhaut von der Außenwelt getrennt und auf diesem Platz waren so gefühlte 60 Dixie-Klos und alle Minute knallte irgendwo einer von diesen Türen zu. Ich sag euch, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und dann war irgendwann klar, Zelten geht gar nicht, Auto ist zu eng und zu klein. Naja, da muss man sich was einfallen lassen. Beruflich bekomme ich im Sommer kaum Urlaub. Das ist so ein bisschen Saisongeschäft. Und deshalb machen wir eigentlich nur so Kurztrips. So hier Freitagmittag los, Sonntagmittag wieder zurück. Die Kinder haben eh keine Lust mehr zum Campen. Die wollen nicht mit, die wollen lieber alleine zu Hause bleiben, um ihre sturmfreie Bude genießen zu können. Und da kam meine Frau irgendwann mit der Alternative um die Ecke. Mensch, kaufen wir uns einen Wohnwagen. Und dann habe ich nur gesagt, so nee, kein Wohnwagen, dann muss ich auf den Campingplatz. Und das ist ja fast so schlimm wie Schrebergarten. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber andersrum haben wir uns dann überlegt, man kann ja auch nur mal irgendwo an die Nordsee fahren. Das ist von hier aus ja alles nur eine Stunde. Wir wohnen direkt an der Ostsee, zur Nordsee ist auch nur eine Stunde. Wasser ist für uns ganz wichtig. Und dann haben wir uns gesagt, komm, das machen wir. 2 Monate später, den ersten Wohnwagen, den wir uns angeguckt haben, zack, gleich gekauft. 28 Jahre alter Fendt Joker. Und ich muss sagen, ich habe es noch nicht bereut. Keine Sekunde. Wir haben sogar schon bei uns zu Hause im Wohnwagen geschlafen, wenn wir nicht weg konnten. Das ist echt wie ein richtiger Urlaub. Ja, viel mehr wollte ich Ja, erstmal viel noch mehr gar wollte ich nicht erstmal noch erzählen. gar nicht Ich erzählen. glaube, Genau, Marco erzählt uns mal, was uns Marco in den erzählt nächsten uns mal, was Folgen uns in den nächsten erwartet, Folgen oder? erwartet. Ja, erstmal, danke, ist mir aufgefallen. Irgendwie sind wir ja beide nach dem Wunsch unserer Frauen zum Camping gekommen, was ich da so raushöre, weil bei mir war der Wunsch nach mehr Luxus und dem Klo. Bei dir war der Wunsch nach etwas mehr als Zelten. Ja, irgendwie haben die Frauen uns dazu gebracht. Und jetzt sind wir die beiden, die sich um das ganze Camping kümmern, die den Wohnwagen ankuppeln, die den Wohnwagen auf den Zeltplatz fahren, die den Wohnwagen aufrüsten und, ne? Und unsere Frauen fahren einfach nur mit. Ja, aber wenn ich Richtig? da mal zwischenfahren darf, ich habe mit meiner Frau einen Deal gemacht. Ich ziehe den Wohnwagen und sie muss das Klo immer leer machen. Diesen Deal haben wir bei uns auch. Also meine Frau kümmert sich um das Klo, ums Spülwasser auffüllen, um das Entsorgen der Fäkalientanks. Ja, das ist bei uns auch so. Und ich kümmere mich halt um Frischwasser und Abwasser. Sind uns ziemlich ähnlich, wie mir scheint. Ja, Sönke, wir sind uns wirklich ähnlich. Also damals das Geocaching, das waren wir schon auf einer Länge. Dann kamst du mit dem Klettern beim Geocaching, hast uns das Klettern beigebracht. Ja, und so ist unser Kontakt ja dann zustande gekommen und hat bis heute angehalten. Unsere Hobbys sind identisch. Außer mit meinem Fußball, da kannst du natürlich so gar nichts mit anfangen. Nee, Fußball ist definitiv nichts für mich. Aber wir wollen noch nicht Aber so wir viel wollen noch nicht so viel erzählen. Lass uns die erzählen. Leute Lass mal uns ein mal bisschen heiß machen auf eventuelle nächste Folgen. nächste Folgen. Da haben wir gleich den Übergang. Ja, was erwartet euch in den nächsten Folgen? Was haben Sönke uns so vorgenommen? Wir wollen euch ein bisschen was erzählen, was wir an unseren alten Wohnwagen aufgepimpt haben. Was haben wir weiter? Was haben wir für Ideen gehabt? Was habt ihr vielleicht noch für Ideen für uns, was man machen könnte? Dann wollen wir über unsere ersten Wohnwagentrips natürlich berichten. Ja, Sönke möchte auch gerne nochmal loswerden, seinen ersten Besuch mit der Familie bei Obelink in Holland. Das war eine Das richtig war eine tolle richtig Tour. tolle Tour. Einfach mal so 1000 Kilometer zum Camping Ikea. Das war wirklich super. Ja, siehst du, ich wusste doch, dass der Sönke davon noch schwärmt, von seiner ersten Fahrt zu Obelingen. Deswegen nehmen wir das auch mit als Thema in den nächsten Folgen. Ja, so viel erstmal dazu, was euch erwartet. Und wir müssen uns auch noch ein bisschen Futter für eventuell weitere Folgen aufbewahren und wollen nicht gleich alles verschießen, was wir an Pulvern haben. Weil momentan ist ja nicht so die Campingsaison für uns. Zumindest nicht. Also wir sind Saisoncamper, sag ich mal. Der Wagen steht von Oktober bis Mitte März in der Halle und ja, die aktuellen Erfahrungen von Campingtouren und so weiter starten dann erst in den nächsten Wochen wieder und dann haben wir natürlich auch immer Futter, um euch was zu berichten. Ich verabschiede mich mal. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Wir kriegen von euch irgendwie Feedback. Da fällt uns noch was ein. Und ja, wenn es positives Feedback gibt, dann denke ich mal, kriegen wir auch noch eine CCP 01 hin. Ich sag erstmal tschüss. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen mit uns aushalten und freut euch eventuell sogar auf die nächste Folge. Alles weitere gerne in den Kommentaren. Bis dann. Tschüss.